Klage im Wald aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Klage im Wald. Wo es am innigsten blüht, blüht die Lust. Was weinst du, weil du leben musst? Was singst du, weil du stirbst, mein Herz? Wo es am innigsten blüht, blüht der Schmerz. O blühen im Tode blühen, o bebender Wald, im letzten Glühen, was leuchtet dein Blättermeer im Herbst, damit du die Ewigkeit ererbst? Was brennt deine Schönheit im Versinken, o all dein buntes Farbenwinken, wie macht es mich weinen? Es will mir scheinen, als versengest du dein Blut im Vergehen, deine flammenden Blätter, die weich zur Erde wehen, singen Liebe im Sterben, leiser noch wirst du werben. O still, verschweige dich, schweige bald, es geht ein Weinen durch den Wald. Ende von Klage im Wald.